Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 3. Juli 93. Nunmehr ist es durch die Aussage des Akkuscheur entschieden, dass meine Frau sich schon im 7. Monat der Schwangerschaft befindet und also gegen Ausgang September spätestens ihre Entbindung zu erwarten hat. Ich bitte dich jetzt um alles, lass mich die Freude, die auf mich wartet, nicht mit dem Verlust einer anderen büßen, auf die ich schon so sicher gerechnet hatte, und siehe zu, dass du gegen die Mitte dieses Monats die Reise zu uns antreten kannst. Ich muss jetzt schlechterdings in der ersten Woche des August fort, damit meine Frau einen ganzen Monat wenigstens vor ihrer Entbindung in Ruhe bleiben kann und in der ersten Zeit unserer Ankunft in Schwaben ist noch an keine Ruhe zu denken. Auch müssen wir uns dort erst einrichten, Anstalten treffen und dergleichen, wobei leicht 4 Wochen hingehen. Kurz, du siehst, dass keine Zeit zu verlieren ist, und nun hoffe ich, du wirst dein Möglichstes tun. Ich kann dir übrigens nicht genug sagen, wie wohl mir jetzt ums Herz ist, dass ich erstlich von der Unruhe befreit bin, die mir die unerklärbaren und bedenklichen Zufälle meiner Frau schon seit 3 Monaten verursacht haben und nun auch die Vollendung häuslicher Glückseligkeit von jetzt an entgegensehen kann. Ich brauchte oft den ganzen Beistand der Philosophie, um bei dem Anblick meiner leidenden Lotte und beim Gefühl meiner eigenen verfallenden Gesundheit frischen Mut zu behalten. Jetzt bin ich die Hälfte meines Leidens los und aus der anderen, die mich selbst betrifft, mache ich mir jetzt auch viel weniger. Es ist mir, als wenn ich die auslöschende Fackel meines Lebens in einem andern wieder angezündet sähe, und ich bin ausgesöhnt mit dem Schicksal. Auch verspricht mir diese große Veränderung eine vorteilhafte Krise für die Gesundheit meiner Frau, und der Arzt versichert mir, dass er die beste Wirkung davon hoffe. Auf mich selbst wird die Verbesserung ihrer Gesundheit und die freudenvolle Epoche, die mich erwartet, gewiss einen guten Einfluss haben. Geht nun auch das Wochenbett glücklich vorüber und will mir der Himmel Mutter und Kind erhalten, so fehlt mir nichts Wesentliches mehr zu meiner Zufriedenheit. Lebe wohl und erfreue mich bald mit einer Antwort, wie ich sie wünsche. Dein S.